Blinders! Previously gone, come on! The Blinders! Far right first. Wait for it! Wait for it! Les Misérables ist ein französisches Musical von Claude Michel Schönberg und Alain Bublé. Die Handlung basiert auf dem Roman Die Elenden von Victor Hugo und thematisiert die gesellschaftliche Situation zur Zeit der Französischen Revolution. Die Uraufführung hat am 17. September 1980 in Paris stattgefunden und ist auf das Publikum des ausgehenden 20. Jahrhunderts zugeschnitten worden. Da die Romanvorlage in Frankreich quasi zur Allgemeinbildung gehört und ein Nationalereignis thematisiert, ist das Musical vom Publikum gut angenommen worden. I dreamed a dream in time gone by. And hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Das Musical kann in zwei Akte eingeteilt werden und wird mit einem Prolog eingeleitet sowie mit einem Epilog beendet. In der Handlung geht es um einen Mann namens Jean Valjean, der nach 19-jähriger Haft entlassen wird und in weiterer Folge mit einer falschen Identität eine neue Existenz aufbaut. Er arbeitet sich hoch und wird zu einem vermögenden Fabrikbesitzer in einem Vorort von Paris. Nachdem der Polizeiinspektor seine wahre Identität entlarvt, muss er fliehen und seinen Wohnort verlassen. Valjean nimmt ein Kind unter seinen Schutz, flieht mit ihr nach Paris und schenkt dem Kind in weiterer Folge seine ganze Liebe. Sie wird sich in weiterer Folge in den Revolutionär Marius verlieben und sich der Revolution anschließen. Die Geschichte endet mit einer dramatischen Begegnung zwischen Valjean und dem Polizeiinspektor. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Das Lied Do You Hear the People Sing ist ein zentrales Werk aus dem Musical. Dieses Lied beginnt mit einer Frage und richtet sich an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es geht um Männer und Frauen, die zum gesellschaftlichen Widerstand gegen die staatliche Unterwerfung ausrufen. Der Traum von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit findet hier zentrales Interesse und wird musikalisch hervorragend umgesetzt.